Erster Gott, ich lobe dich. Bitte schweige jetzt nicht. Zweiter, böse Menschen lügen über mich. Sie sagen schlechte Dinge mit ihrem Mund. Dritter, sie sagen Worte voller Hass. Sie kämpfen gegen mich ohne Grund. Vierter, ich liebe sie, aber sie sind meine Feinde. Ich bete aber zu dir. Fünfter, ich tue Gutes, aber sie geben mir Böses zurück. Ich liebe sie, aber sie hassen mich. Sechster, gib ihm einen bösen Richter. Ein Ankläger soll neben ihm stehen. Siebter, das Gericht soll ihn schuldig sprechen. Sogar sein Gebet soll eine Sünde sein. Achter, er soll nicht lange leben. Ein anderer Mann soll seine Arbeit übernehmen. Neunter, seine Kinder sollen keine Eltern mehr haben. Seine Frau soll eine Witwe sein. Zehnter, seine Kinder sollen betteln gehen. Sie sollen ihr kaputtes Haus verlassen. Elfter, ein fremder Mann soll sein Geld nehmen. Fremde sollen alles stehlen, was er hat. Zwölfter, niemand soll freundlich zu ihm sein. Niemand soll Mitleid mit seinen Kindern haben. Dreizehnter, seine Familie soll bald enden. In der nächsten Zeit soll man seinen Namen vergessen. Vierzehnter, Gott soll sich an die Fehler seiner Väter erinnern. Die Sünden seiner Mutter bleiben. Fünfzehnter, Gott soll immer an ihre Sünden denken. Er soll ihre Namen auf der Erde löschen. Sechzehnter, denn dieser Mann war nicht freundlich. Er verfolgte arme und traurige Menschen. Er wollte sie töten. Siebzehnter, er wollte andere Menschen verfluchen. Jetzt soll der Fluch ihn selbst treffen. Er wollte keinen Segen. Achtzehnter, der Fluch war wie Kleidung für ihn. Er soll wie Wasser in seinen Körper gehen. Neunzehnter, der Fluch soll wie sein Mantel sein. Er soll wie ein Gürtel immer an ihm bleiben. Zwanzigster, so soll Gott meine Feinde bestrafen. Das ist die Strafe für Menschen, die Böses reden. Einundzwanzigster, aber du, Herr Gott, hilf mir. Dein Name ist gut. Rette mich, weil du gütig bist. 22. Ich bin arm und brauche Hilfe. Mein Herz tut mir weh. 23. Ich verschwinde wie ein Schatten am Abend. Ich bin wie eine Heuschrecke, die man wegjagt. 24. Meine Knie sind schwach, weil ich nichts esse. Mein Körper ist sehr dünn geworden. 25. Die Leute lachen über mich. Wenn sie mich sehen, schütteln sie den Kopf. 26. Hilf mir, Herr, mein Gott. Rette mich, weil du mich liebst. 27. Alle sollen sehen, dass du mir hilfst. Du, Herr, hast das getan. 28. Sie fluchen, aber du wirst mich segnen. Sie werden sich schämen, aber ich werde mich freuen. 29. Meine Feinde sollen sich schämen. Ihre Schande soll sie wie ein Mantel bedecken. 30. Ich werde Gott laut danken. Ich werde ihn vor vielen Menschen loben. 31. Denn Gott hilft dem armen Menschen. Er rettet ihn vor den Richtern, die ihn töten wollen.